was normal ist. Es ist normal, der Sau eins mit dem Holzscheit über den Schädel zu ziehen. Es ist normal, die Sau bis ins Wohnzimmer schreien zu hören. Es ist normal, die Sau ausbluten zu lassen. Es ist normal, die Schweineborsten mit einer Metallkette abzurubbeln. Es ist normal, die Schweinehälften neben der Waschmaschine zu zerlegen. Es ist normal, das Schweineblut in einem erwärmten Eimer aufzufangen und tüchtig durchzurühren, damit es nicht gerinnt. Es ist normal, etwas Salz hinzuzufügen. Es ist normal, die Muskelabfälle vom Zerschneiden des Schlegels zusammen mit dem Fett in Wasser vorzukochen, den halbweichen Speck in Würfel zu schneiden und die Fleischabfälle mit der Schwarte und den vorgedämpften Zwiebeln durch den Fleischwolf zu jagen. Es ist normal, Gewürze dazuzugeben. Es ist normal, zusätzliches Salz hinzuzufügen, falls das Blut zu süß schmeckt. Es ist normal, die Därme auszuschaben mit einem Spachtel. Es ist normal, die dickflüssige Blutmuskelabfallmasse nach dem Abschmecken in die vorbereiteten Därme zu pressen. Es ist normal, die Därme nach dem Abbinden zurück in die heiße Kochbrühe zu tun und sie bei 70 bis 80 Grad eine halbe Stunde ziehen zu lassen. Es ist normal, die Därme mit einer Nadel anzustechen, um zu sehen, ob kein Blut mehr austritt. Es ist normal, die Därme dann aus dem Wasser zu ziehen und sie zum Abtrocknen über Stangen zu hängen und sie nach Belieben etwas anzuräuchern. Es ist normal, die Därme dann einzukühlen, um sie in ein paar Tagen der Hochzeitsgesellschaft zu servieren. Es ist normal, sich davor zu fragen, ob man wirklich nicht mit dem Bräutigam verwandt ist. Es ist normal, den Bräutigam vor seiner Hochzeit halbnackt in einen fahrbaren Käfig zu sperren. Es ist normal, den Bräutigam an einer Holzleiter festzubinden. Es ist normal, ihn mit einem Feuerwehrschlauch abzuspritzen. Es ist normal, dem Bräutigam mehrere Flaschen Schnaps mit einem Schlauch einzuleiten. Es ist normal, die Hose des Bräutigams um Mitternacht zu verbrennen. Es ist normal, die Braut zu entführen und ihre Schuhe an einen Baum zu nageln. Es ist normal, am nächsten Tag die Blunzen der Familie zu servieren. Es ist normal, den Schweinekopf aufzuheben, um ihn bei der nächsten Gelegenheit einem unverheirateten Mann zum 30. Geburtstag in den Vorgarten zu werfen. Es ist normal, nach 6 Monaten Ehe ein Kind zu gebären, was einen sehr wundert, weil man ja bis nach der Eheschließung gewartet hat mit dem ersten Mal. Es ist normal, ein Haus zu bauen und sich eine Katze zuzulegen. Es ist normal, den ungewollten Katzenwurf in einen Sack zu stecken und in einen Eimer Wasser zu tunken, bis keine Luftblasen mehr hochkommen. Es ist normal, dem neugeborenen Baby Ohrlöcher stechen zu lassen, damit es schon mal welche hat, nur zur Sicherheit. Es ist normal, das Kind von klein auf mit ordentlicher Hausmannskost großzuziehen. Mit Blutwurst, Blunzenbröstl, Wiener Schnitzel, Schnitzelsemmel, Tafelspitz, Bäuschel, Kaspersknödel, Kammelknödel, Haschee-Knödel, Leberknödel, Milzschnitten, Geselchtem, Lammgulasch, Schweinsgulasch, Rindsgulasch, Kartoffelgulasch mit Rindfleischeinlage, Kalbsrammgulasch, Backhändel, Backhändelsalat, Schlutzkrapfen, Kärntner Kasnudeln, Reindling, Zwiebelrostbraten, Topfenknödel, Germknödel, Tiroler Gröstl, Hirschgulasch, Wildschweingulasch, Schinkenfleckerl, Krautfleckerl mit Schinken, Bauernschmaus, Bretteljausen, Entenbraten, Altwiener Suppentopf mit Rindfleisch, Saumeisen, Mühlviertler Speckknödel im Reindl, Schweinsbraten im Reindl, Kärntner Lachsen, Burenwurst, Käsekreiner, ein Hamburger um 1,40, 3,20 im Menü mit Pommes, Saftgulasch, Gulaschsaft, Ei im Glas, Gulaschsaft im Glas, Grammelschmalzbrot, Kaiserschmarrn mit Zwetschgenröster, Wammerl, Rindfleischsalat, Wurstsalat, saure Wurst, Selchroller, Rollmops, Surbraten und Krennfleisch. Es ist normal, vor dem Essen ein Tischgebet zu sprechen. Es ist normal zu sagen: Lieber Gott im Himmel, wir danken dir, dass du uns das Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Gebenedeit ist deine Bretteljause, gebenedeit sind deine Saumeisen, gebenedeit ist dein Gulaschsaft, deine Selchroller, deine saure Wurst mit rohen Zwiebeln, dein Verdauungsschnaps, dein zweiter Verdauungsschnaps. Es ist normal, sich von den Kindern heimfahren zu lassen, weil man zu besoffen ist, selber zu fahren. Es ist normal, sich in der Weihnachtszeit als Teufel zu verkleiden. Es ist normal, fremde Kinder in einen Sack zu stopfen und in einer Gerte zu verdreschen. Es ist normal, wenn einem mal die Hand ausrutscht. Es ist normal, wenn das Kind ein bisschen abgehärtet wird, ein bisschen auf das echte Leben vorbereitet. Es ist normal, dem Kind zu sagen, dass es nicht weinen soll. Es ist normal, ihm für den Kirchtag ein Dirndl anzuziehen, auf dem mit der Position der Schleife ausgeschildert ist, ob es vergeben, Single oder Jungfrau ist. Es ist normal, dass der Ehemann nicht mehr "Ich liebe dich" sagt, man sagt er selber auch nicht mehr "Ich liebe dich". Es ist normal, nicht mehr geliebt zu werden. Es ist normal, nicht mehr zu lieben. Es ist normal, den Kontakt zu seinen Kindern zu verlieren. Es ist normal, keinen Besuch mehr zu bekommen. Es ist normal, dass sich mehrere ehemalige Schulfreunde besoffen mit dem Auto totfahren. Es ist ja auch normal, dass man selber besoffen fährt, jetzt wo die Kinder weg sind. Es ist normal, noch einmal mit den Kindern Silvester feiern zu wollen, Schwarzpulver in Kartonröhren anzuzünden, sie in den Himmel zu schießen und dabei zuzuschauen, wie sie in bunten Farben explodieren. Es ist normal, Biskuits in Fischform zu essen und Sekt mit kleinen Plastikschweinchen darin zu trinken. Es ist normal, geschmolzenes Blei vom Löffel ins Wasser fallen zu lassen und aus den entstehenden Formen die Zukunft vorherzusagen. Es ist normal, sich Vorsätze fürs neue Jahr zu machen. Es ist normal, einen Streit mit den Kindern anzufangen. Es ist normal, seine Tochter anzuschreien, dass die Globulis ja wohl etwas helfen, weil damals haben die ja auch gegen die Erkältung geholfen und die Bachblüten gegen die Prüfungsangst. Und immerhin hat sie ja jetzt ihren Schulabschluss, also soll sie bitte nicht so undankbar sein. Es ist normal, dass der Ehemann währenddessen mit der Gerti schmust, weil es ist ja schließlich Silvester. Es ist normal, dass der Ehemann in letzter Zeit immer später von der Arbeit kommt. Es ist normal, dass der Ehemann einem vorwirft, dass man selber schuld daran sei. Es ist normal, dass er sich die Aufmerksamkeit, die Spannung, die Aufregung bei der Gerti sucht, weil die Gerti eben aufmerksamer, spannender und aufregender ist. So wie die Susi damals aufmerksamer, spannender und aufregender war, so wie die Sabine damals aufmerksamer, spannender und aufregender war, so wie man selbst früher aufmerksamer, spannender und aufregender war. Es ist normal, am nächsten Morgen früh aufzustehen und den Polterkäfig vom Dachboden zu holen. Es ist normal, dem Ehemann eins mit dem Holzscheit über den Schädel zu ziehen. Es ist normal, ihn bis ins Wohnzimmer schreien zu hören, während man frühstückt. Es ist normal, die Sau ausbluten zu lassen und das Blut in einem vorgewärmten Eimer aufzufangen. Es ist normal, die Sau durch den Fleischwolf zu jagen. Es ist normal, die Sau in die eigenen Därme zu stopfen und eine Stunde ziehen zu lassen. Es ist normal, sich das Dirndl der Tochter anzuziehen und mit der Position der Schleife bekannt zu geben, dass man jetzt wieder Single ist. Single and ready to mingle. Es ist normal, den Kopf der Sau in den Vorgarten zu werfen, auf den Rasenmäherroboter und im Liegestuhl sitzend zuzuschauen, wie er umherfährt, zwischen dem gestutzten Unkraut, zwischen den Kürbissen und Zucchinis und den Gartenzwergen.